Morning, good morning and another good morning. Guten Morgen und nochmals guten Morgen. I hope every one of you are doing just wonderful. Ich hoffe, es geht euch allen hervorragend. On this beautiful new day. An diesem schönen neuen Tag. Let's go on to the very next verse, which is verse 16. Machen wir mit dem nächsten Vers weiter, das ist Vers 16. And let us advance together. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten. Advance together. Gemeinsam voranschreiten. Again, we see the heart of the Apostle Paulus. Erneut sehen wir das Herz des Apostel Paulus. Hey guys, let's go together. Hey Leute, lasst uns zusammen gehen. I'm not behind you driving you. Ich bin nicht hinter euch, um euch anzutreiben. I'm not in top of you telling you, hey, hey, I'm the boss, do it. Ich bin nicht an der Spitze, um euch als Boss zu sagen, was ihr zu tun habt. I'm saying, why don't we do this together? Ich würde sagen, warum machen wir das nicht zusammen? And I love this heart of Paul. Und ich liebe dieses Herz von Paulus. So look. Also schau. Let us advance together to reach this victory prize. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen. You know, Paul had such a deep passion. Paulus hatte solch eine tiefe Leidenschaft. That all of the churches of God would go together with him to reach the purpose of God. Dass all die Gemeinden Gottes mit ihm zusammenlaufen würden, um das Ziel Gottes zu erreichen. You know, I think if you could have looked into the heart of Paul. Ich denke, wenn wir in das Herz von Paulus hätten schauen können. I think we would have seen people in there. Ich glaube, wir hätten Menschen darin sehen können. He loved the sinners. He loved the people, he loved the churches. Er liebte die Sünder, er liebte die Menschen, er liebte die Gemeinden. And here he again expresses this, we are in this together. Und hier drückt er wieder aus, wir sind zusammen unterwegs. Let's advance together to reach this victory prize following one path with one passion. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen, indem wir einen Weg mit einer Leidenschaft verfolgen. Very interesting. Sehr interessant. If you study the life of the Apostle Paul, it seems he had a lot of different passions. Wenn du das Leben des Apostel Paulus studierst, scheint er viele verschiedene Leidenschaften gehabt zu haben. He had a passion to preach the gospel. Er hatte eine Leidenschaft, das Evangelium zu verkünden. He had a passion for the church. Er hatte eine Leidenschaft für die Gemeinde. He had a passion to make Jesus known to his own people, the Jews. Er hatte eine Leidenschaft, seinem eigenen Volk, den Juden, Jesus bekannt zu machen. He had a passion to present the church as a pure and holy bride to Jesus. Er hatte eine Leidenschaft, die Gemeinde als reine heilige Braut Jesus zu präsentieren. But here he takes all of the other passions and submits them to one passion. Aber hier nimmt er all die anderen Leidenschaften und ordnet sie einer einzigen Leidenschaft unter. And let us all advance together to reach this victory prize following one path, one passion. Und lasst uns alle gemeinsam voranschreiten, um diesen Siegespreis zu erreichen, indem wir einen Weg mit einer Leidenschaft verfolgen. Remember what the one path and the one passion is? Erinnerst du dich, was der eine Weg und die eine Leidenschaft ist? Pursue intimacy with Jesus, because that's what Jesus got hold of you for. Intimität mit Jesus nachzujagen, denn dafür hat Jesus dich ergriffen. I'm going to invite you to dream once again with me. Ich lade dich ein, wieder einmal mit mir zu träumen. Dream with me that every single Christian in the whole world. Träume mit mir, dass jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt from now on only walks one path and has one passion. Von nun an nur noch einen Weg geht und eine Leidenschaft hat. And the only path and the only passion they pursue is to have intimacy with Jesus, because that's what Jesus got hold of them for. Und das ist, Intimität mit Jesus zu erstreben, denn dafür hat Jesus ihn ergriffen. I tell you, ich sage dir, the church would be a much more powerful force. Die Gemeinde wäre eine viel stärkere Kraft. The world would be a very different place. Die Welt würde anders aussehen. Because everybody would know that we are true disciples of God. Denn jeder wüsste, dass wir echte Nachfolger Gottes sind. Because we submit every other passion to one passion. Weil wir jede andere Leidenschaft der einen unterordnen. Think about it. Überleg mal. In the end, if you've won everything, built the biggest ministry and your biggest kingdom. Am Ende, wenn du alles erreicht und den größten Dienst und dein Reich gebaut hast. But have not had that one path and one passion, which is Jesus, your intimate bridegroom. Aber nicht den einen Weg und die eine Leidenschaft hattest, nämlich Jesus, deinen innigen Bräutigam. You really think in the presence of the one which you were supposed to be intimate but never were. Denkst du wirklich, dass in der Gegenwart des einen, für dessen Intimität du bestimmt bist, all of these things still have any value? All die anderen Sachen noch irgendeinen Wert haben? I don't think so. Ich glaube nicht. Verse 17. Vers 17. My beloved friends, Imitate my walk with God and follow all those who walk according to the way of life we modeled before you. Meine geliebten Freunde, ahmt meinen Weg mit Gott nach und folgt all jenen, die gemäß der Lebensweise wandeln, die wir euch vorgelebt haben. Oh my God, I wish we would have more people like this today. Mein Gott, ich wünschte, wir hätten heutzutage mehr solche Leute. I wish we would have more people today who can say, hey, imitate my walk with God. Ich wünsche, wir hätten mehr Menschen, die sagen können, hey, ahmt meinen Weg mit Gott nach. Do you know, I've heard a lot of pastors say this. Ich habe viele Pastoren sagen gehört. You know, that, well, I just have to preach what's in the Bible, but I don't have to live it. Ich muss zwar predigen, was in der Bibel steht, aber ich muss nicht danach leben. Shocking, huh? Schockierend, oder? I've heard a lot of church members say something like this. Ich habe auch schon viele Gemeindemitglieder sagen gehört. I will listen to what he preaches, but I will never live the way he lives. Ich höre zwar dem zu, was er predigt, aber ich werde niemals so leben wie er. Do you know, it is such a sad thing that between what many people live and what many people preach is a huge gap. Es ist wirklich traurig, dass es zwischen dem, was viele Leute predigen und dem, was sie lehren, eine riesige Diskrepanz gibt. May every single Christian come to this place. Möge jeder einzelne Christ an den Punkt kommen, that he can say to anybody that he ever meets, dass er zu jedem, den er jemals trifft, sagen kann, please imitate my walk with God. Bitte ahme mein Leben mit Gott nach. But if you look at the whole context, wenn du dir den ganzen Kontext anschaust, Paul could say that because he already said he counts everything for garbage. Konnte Paulus das sagen, weil er bereits erwähnte, dass er alles als Müll betrachtete? He says, I leave everything behind. Und sagte, ich lasse alles zurück. I have one path, one passion. Ich habe einen Weg und eine Leidenschaft. And this is to walk very intimate with my beloved Jesus. Und das ist, in absoluter Intimität mit meinem geliebten Jesus zu leben. So of course he could say, please imitate my walk. Natürlich konnte er da sagen, bitte ahmt meinen Weg nach. Do you know, every single Christian person is supposed to live the way so they can be imitated by others. Jeder Christ sollte so leben, dass er von anderen nachgeahmt werden kann. And then he says this. Dann sagt er, and follow all those who walked according to the way of life we modeled before you. Und folgt all jenen, die gemäß der Lebensweise wandeln, die wir euch vorgelebt haben. Do you know what this says? Weißt du, was das heißt? Paul wasn't the only one. Paulus war nicht der Einzige. The people who walked with him lived just like him. Die Leute, die mit ihm wandelten, lebten genauso wie er. He said, we modeled this way of life before you. Er sagt, wir haben euch diesen Lebensstil vorgelebt. Guys, I've been teaching Christian leaders for probably more than 30 years. Ich unterrichte seit über 30 Jahren christliche Leiter. And I've always taught leaders. Und ich habe den Leitern immer beigebracht. If you do not live what you preach, don't preach it. Wenn ihr nicht lebt, was ihr predigt, dann predigt es nicht. People need to have a model which they follow, and you have to first model it before you preach it. Menschen brauchen ein Vorbild, dem sie folgen, und ihr müsst es erst vorleben, bevor ihr es predigt. So we need to come to the place where we Christians model how to live life. Wir müssen also an den Punkt kommen, dass wir Christen vormachen, wie man sein Leben führt. And if we model life well, people will follow. Und wenn wir es gut vorleben, werden die Menschen dem folgen. Ask yourself today with the Holy Spirit. Stell dir heute zusammen mit dem Heiligen Geist die Frage. Holy Spirit, do I model life so that others should live the way I live? Heiliger Geist, lebe ich ein Leben vor, so dass andere auch so leben sollten wie ich? If you say yes, wenn du dazu ja sagst, then give glory to the wonderful grace of God. Dann gib der herrlichen Gnade Gottes die Ehre. If you say no, wenn du nein sagst, then go on your knees before God and say, God, this needs to change. Dann geh vor Gott auf die Knie und sage, Gott, das muss ich ändern. I want to become a model for other people. Ich möchte ein Vorbild für andere werden. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? If you Christian can live our lives like this, wenn wir Christen unser Leben so führen können, then without any pride we can say, dann können wir ohne Stolz sagen, hey, imitate the way I walk with God. Hey, ahme es nach, wie ich mit Gott lebe. That's how we change the world. So verändern wir die Welt. See you tomorrow. Bis morgen.